Abschnitt 27 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Detmold. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 27. Die Vorkommnisse in der Fürsorgeanstalt Mielczyn. Teil 3. Sehr eingehend wurde alsdann der Zögling Winkler vernommen. Nach der Flucht sei er bei seiner Wiedereinlieferung schon von Engels gequält worden, der ihm die Handfessel so fest zugedreht habe, dass heute noch eine Narbe zu sehen sei. Er zeigte sie dem Gerichtshof. Dann schilderte er den Empfang, den der Pastor mit seinem Weichselstock den Ausreißern bereitet habe, wobei Winkler die Verletzung unter dem Auge erlitt. Im Arrestkeller habe er 10 Tage gelegen und täglich nur einmal Wasser und Brot erhalten. Der Vorsitzende hielt ihm vor, dass er früher nur von 6 Tagen Kellerarrest gesprochen habe. Winkler: Er habe noch einige Tage in einer anderen Arrestzelle zugebracht. Im Kartoffelkeller habe man ihm für die Nacht keine Decke gegeben, so dass er fror. Die Hände seien ihm auf den Rücken gefesselt gewesen. In die Kartoffeln habe er sich so eingewühlt, dass er auf der Seite liegen und den Kopf auf einem Brett betten konnte. In dem anderen Arrest habe man ihm Fußketten angelegt, aber ihm eine Decke und von nun an täglich 3-mal Wasser und Brot gegeben. Erst nach Beendigung der Arrestzelle sei er geprügelt worden. Engels stieß, sagte er, die Tür auf und rief, komm. Ich folgte ihm, der Schemel stand bereit, er kommandierte, leg dich über. Er habe dann 50 Hiebe bekommen, ohne dass seine Bitte um eine Pause beachtet wurde. Ihm sei schwindlig geworden, er habe aber sofort an die Arbeit gehen müssen, die er in Fußketten verrichten musste. Einmal sei er geschlagen worden, weil er infolge Kostschmälerung hungrig gewesen war und eine Stulle gestohlen hatte. Zunächst habe er gestritten, aber als Riemschneider mahnte, sage die Wahrheit, du bekommst keine Schläge, habe er eingestanden. Da aber habe Aufseher Lang ihn geohrfeigt und am anderen Tage habe Engels ihm 50 Peitschenhiebe verabreicht, weil er, wie Wrobel ihm sagte, gelogen, das heißt nicht sofort eingestanden habe. Einmal habe er hintereinander 149 Peitschenhiebe erhalten. Er hatte eine heimlich zugesteckte Stulle bei der Arbeit gegessen, da sei Wrobel gekommen, »Ach, schon morgens willst du essen? Na, komm mal rüber nach dem Schloss.« Im Schloss war Breithaupts Wohnung, und dort gab es nun 75 Hiebe, mit dem Stock, und zwar 25 von Breithaupt selber, mit der Peitsche 25 von Engels und 25 von Wrobel. Beim 74. Hieb zählte er voreilig 75. Da wurde von vorn angefangen, und so wurden es 149 Hiebe. Große Bewegung und halblaute Ausrufe der Entrüstung im Zuhörerraum. Die Angeklagten bestritten das. Vorsitzender: Das ist ja gar nicht denkbar. Winkler: Doch, Herr Vorsitzender, ich habe hintereinander 149 Hiebe erhalten. Justizrat Wronker bezweifelte, dass Winkler nach 149 Hieben sofort habe weiterarbeiten können. Er hielt ihm auch vor, dass er sich gegenüber dem Pastor ungezogen benommen habe, indem er ihn bei seiner Wiedereinlieferung nach einem Fluchtversuch anredete. »Na, Mensch, was machst du denn?« Als Winkler sich dessen zunächst nicht erinnerte, rief Justizrat Wronker: »Sie stehen vor dem Pastor, dem Verkünder des Wortes Gottes.« Hier unterbrach ihn lachender Zuhörer. Verteidiger: »Ach, ich bitte doch sehr. Und da halten Sie das für angemessen? Aber so etwas vergisst man doch nicht.« Zeuge: »Ich will es nicht in Abrede stellen, es kann sein.« Der Vorsitzende richtete nach diesem Zwischenfalle an die Zuhörer mit einer scharfen Rüge die Drohung, den Zuhörerraum räumen zu lassen. Vorsitzender: »In welcher Weise wurden die Hiebe erteilt?« Zeuge: »Es wurde von oben herunter mit voller Manneskraft geschlagen. Ich schrie fürchterlich und flehte um Gnade. Haben Sie doch Erbarmen, Herr Pastor, ich halte es ja vor Schmerzen nicht aus,« schrie ich mehrere Male. Der Pastor sagte lächelnd: »Wir kennen weder Erbarmen noch Gnade.« Große allgemeine Bewegung. In der weiteren Vernehmung äußerte Zeuge Winkler sich auch über die Beschmutzung der Arrestzelle. Er bestreite, dass das aus Böswilligkeit geschehen sei. Es habe ihm das Nachtgeschirr gefehlt, aber Prügel habe er doch bekommen. Angeklagter Breithaupt: Mir sagte man, es sei Niederträchtigkeit gewesen. Winkler: Einmal habe er, weil er furchtbaren Hunger hatte, Kartoffeln, die zum Schweinefutter bestimmt waren, essen wollen. Der Zögling, der das Futter zu besorgen hatte, habe das gemeldet. In Milchin musste jede Ungehörigkeit angezeigt werden, und wieder habe es Prügel gegeben. Diesmal habe es sogar so weh getan, dass er annehme, es müsse noch etwas in der Peitsche drin gewesen sein. Wegen Lügens habe er einmal 100 Hiebe bekommen. Wendland habe ihn geschlagen und habe schließlich einen Weichselstock genommen, weil die Peitsche wohl keinen Zug mehr hatte. Von Engels habe er, weil er beim Kartoffelschälen sich gesetzt hatte, 10 Hiebe über die Fußsohlen bekommen. Sich zu setzen sei ihm verboten gewesen, auch sprechen habe er nicht dürfen, sonst seien ihm Prügel zudiktiert worden. Er habe gegen 888 Hiebe in Milchen erhalten. Vorsitzender: Sie haben früher 660 Hiebe angegeben. Winkler: Manche der erlittenen Züchtigungen sind mir erst nachträglich eingefallen. Auch über großen Gewichtsverlust klagte Winkler. Mit 150 Pfund sei er nach Milchin gegangen, schon nach 4 Wochen habe er nur noch 127 Pfund gewogen. Als er nach dieser Feststellung zu Engels gesagt habe, dann habe ich also 23 Pfund abgenommen, habe letzterer geantwortet, das ist besser als eine Entfettungskur. Vorsitzender: Es ist schon möglich, dass langdauernde Ernährung nur mit Wasser und Brot zu einer Gewichtsabnahme führt. Aus den Akten wurde festgestellt, dass Winkler im Juli 1909 tatsächlich 127 Pfund gewogen habe. Breithaupt behauptete, bei dem ganzen Wesen Winklers sei es nötig gewesen, ihn in dem verschlossenen Keller zu verwahren und ihm auch noch eine Kette anzulegen. Tatsächlich sei auch so noch die Entweichung eines Zöglings möglich geworden. Staatsanwalt Dr. Reiner erklärte, nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei wohl nur Arrest und nicht Freiheitsberaubung anzunehmen. Der Vorsitzende ließ, um sich durch den Augenschein zu überzeugen, Winkler durch Engels und Wrobel die große Kette anlegen und ihm Hände und Füße fesseln. Winkler musste dann die Haltung annehmen, die ihm im Arrestkeller möglich gewesen ist. Er kauerte sich auf den Boden nieder, der Vorsitzende meinte, es müsse ihm möglich gewesen sein, zu stehen und auch zu liegen. Schließlich wurde noch die Frage aufgeworfen, ob Breithaupt nach Aufdeckung der Milchiner Zustände dem ihm unbequemen Winkler, wie dieser behauptet, die Flucht zu erleichtern gesucht habe, um ihn aus der Anstalt loszuwerden. Breithaupt stellte das aufs Entschiedenste in Abrede. Über Winklers Verhalten in Lichtenberg bekundete Lehrer Henschel, dass er sogar stets besonders höflich gewesen sei. Nur einmal habe er gegenüber Angestellten sich unziemliche Redensarten erlaubt. Assessor Dr. Simon stellte fest, dass Magistratsrat Vogt den Winkler als den schlechtesten der Milchiner und als ganz unglaubwürdig bezeichnet habe. Auch Inspektor But äußerte sich nicht günstig über ihn. Es wurden alsdann die Fürsorgezöglinge Ehrlich und Karnal vernommen, mit denen Winkler einen Fluchtversuch unternommen hatte. Die Zöglinge bestätigten im Allgemeinen die gestrigen Bekundungen Winklers. Als Winkler die 149 Schläge erhalten habe, seien sie nicht dabei gewesen, Winkler habe es ihnen aber erzählt. Die Züchtigung Winklers habe ungemein lange gedauert. Winkler habe geschrien, dass es im ganzen Dorfe gehört werden musste. Winkler bemerkte noch, dass er nach der Züchtigung, in der er 149 Schläge erhielt, in die Zelle auf dem Boden mit geschlossenen Händen gesperrt wurde. Da er geäußert hatte, er werde sich das Leben nehmen, habe Pastor Breithaupt ihn mit dem Ende eines zerbrochenen Stockes, die Stöcke waren sämtlich bei den Züchtigungen entzweigeschlagen worden, auf das Gesicht und über die Hände gehauen, so dass er laut geschrien habe. Fürsorgezögling Kreilich: Er habe mehrere heftige Züchtigungen des Winkler mit angesehen, zweimal habe er ihn, während er gepeitscht wurde, halten müssen. Ein Zögling habe einmal dem Winkler, weil dieser stets hungerte, er bekam wochenlang nicht einmal satt Brot zu essen, ein Stück Brot zugesteckt. Deshalb bekam der Brotgeber und auch Winkler 75 Peitschenhiebe. Ein zweites Mal wurde Winkler gezüchtigt, weil er bei der Arbeit gesprochen, ein drittes Mal, weil er beim Kartoffelschälen sich hingesetzt hatte. Bei dieser Gelegenheit sei er mit einer neuen Peitsche geschlagen worden. Schwester Olga und die Meister haben dabei zugesehen, wie die neue Peitsche eingeweiht wurde. Vorsitzender: Angeklagter Breithaupt, wie dachten Sie es sich denn, wenn die Jungens bei Versetzung in die Strafkolonne sich weder beim Essen noch bei der Arbeit noch nachher setzen durften? Breithaupt: Auch in den schärfsten Fällen hatten die Zöglinge vielfach Gelegenheit, sich zu setzen. Die Anordnung des Nichtsetzens sei getroffen worden, damit die Zöglinge müde wurden und des Nachts nicht auf Fluchtgedanken kommen sollten. Der Angeklagte Wrobel hatte Anzeige über die Züchtigungen erstattet und dabei auch Angaben über das Schlagen auf die Fußsohlen gemacht. Er erklärte heute, dass er in dieser Anzeige übertrieben habe. Fürsorgezögling Krüger. Der gezüchtigte Zögling Schwarzenberg habe auch heftige Schläge auf die Fußsohlen erhalten. Inspektor Engels habe, als er einmal Winkler schlug, gerufen: »Dich schlage ich so lange, wie ich nur den Arm rühren kann.« Eine Anzahl anderer Zöglinge bestätigte die Bekundungen Winklers, auch dass Winkler auf Befehl Breithaupts Schläge auf die Fußsohlen erhalten habe. Kreisarzt Dr. Böhnke Witkowo. Er habe schon vor den bekannten Veröffentlichungen in der Presse Gelegenheit genommen, mit Breithaupt über Erziehungswesen zu sprechen. Letzterer habe gesagt, ohne Prügel geht es nicht. Er, Dr. Böhnke, habe darauf erwidert, dass er das Prügeln als Methode verwerfe. Breithaupt, wenn er Gelegenheit hätte, wieder Leiter einer Fürsorgeanstalt zu werden, dann würde er wohl ohne das Zuchtmittel der Prügel auskommen. Kreisarzt Dr. Böhnke bekundete ferner, Breithaupt sei immer sehr selbstbewusst aufgetreten. Als die Vorfälle in der Öffentlichkeit besprochen wurden, sei Breithaupt sehr deprimiert gewesen. Er habe sich aber mit den unfertigen Zuständen in Mielchen entschuldigt. Breithaupt sei ein Mann von leicht erregbarem Nervensystem. Er habe am 27. Juli 1909 Winkler untersucht und am Gesäß blaue und grüne Striemen, heftige Anschwellungen und noch andere Spuren äußerer Gewalt festgestellt. Bei Beurteilung der Frage, ob die Züchtigung im Sinne des Paragraphen 223a des Strafgesetzbuchs, das heißt als eine das Leben und die Gesundheit gefährdende Behandlung anzusehen sei, müsse zunächst festgestellt werden, die Zahl und die Wucht der Schläge. Magistratsrat Dr. Vogt, Winkler habe auf ihn den allerschlechtesten und am wenigsten glaubwürdigen Eindruck gemacht. Gerichtsarzt Medizinalrat Dr. Hoffmann, das Einsperren und Anschließen in der Zelle, die Kostbeschränkung waren nicht lebensgefährlich. 30 Hiebe seien auch nicht lebensgefährlich, dagegen seien 50 schon bedenklich. 100 seien zweifellos lebensgefährlich, 149 Schläge wären selbstverständlich im höchsten Grade lebensgefährlich. Er halte aber diese Bekundung für unwahr. Winkler hätte, wenn er wirklich 149 Schläge erhalten, auf keinen Fall arbeiten können. Dr. Med Bernstein, Winkler sei im höchsten Grade Psychopath und hätte infolgedessen milde behandelt werden müssen. Psychopathen neigen gewöhnlich zu Übertreibungen. Jedenfalls sei Winkler, wie die von ihm vorgenommene Untersuchung ergeben, in unerhörter Weise gezüchtigt worden, die nur vom Standpunkte des Paragraphen 223a des Strafgesetzbuchs beurteilt werden könne. Er halte 50 Hiebe ganz besonders, da sie mit voller Manneskraft und der vorliegenden Reitpeitsche verabfolgt wurden, im höchsten Grade für lebensgefährlich. Alsdann wurde der Fall Piaskowski-Bünger erörtert. Diese beiden Zöglinge haben einmal zwei Eier gestohlen und aufgegessen. Dafür wurden sie zunächst von Pastor Breithaupt mit dem Stock über Kopf und Arme geschlagen und alsdann bekam jeder mit der Reitpeitsche 100 Hiebe. Vorsitzender, Angeklagter Breithaupt, hielten Sie diese Strafe dem doch immerhin nur geringfügigen Vergehen gegenüber wirklich für angemessen? Breithaupt, ich ärgerte mich, dass die Jungens zunächst den Diebstahl in Abrede stellten und außerdem gerade Eier gestohlen hatten, die dem Lehrer Wendland gehörten. Ich stand mit diesem auf Kriegsfuß und sagte sofort, das wird eine schöne Geschichte werden. Zögling Piaskowski bekundete, er habe, als er sich das Ei nahm, wirklich nicht gedacht, dass er ein so großes Verbrechen begangen habe. Er habe die 100 Hiebe kaum aushalten können und hatte viele Wochen die heftigsten Schmerzen. Sein Gesäßteil und die Oberschenkel seien viele Monate angeschwollen gewesen. Er habe heute noch Schmerzen, die Narben seien noch zu sehen. Darauf erschien Zögling Bünger, ein kleiner 17-jähriger, sehr schwächlicher Knabe. Dieser bekundete unter Tränen über die ihm zugefügten Züchtigungen. Einige Zeit darauf sei er entlaufen, aber sehr bald wieder zurückgebracht worden. Da habe ihn Pastor Breithaupt mit einem dicken Stock über Kopf und Hand geschlagen und verfügt, dass er 200 Hiebe erhalten solle. Große Bewegung im Zuhörerraum. Er habe darauf 75 Hiebe erhalten. Auf sein flehentliches Bitten, dass er es doch nicht länger aushalten könne, sei er darauf in die Zelle gesperrt und derartig angeschlossen worden, dass er weder stehen noch liegen konnte. So habe er 2 Nächte bei Wasser und Brot zubringen müssen. Dann habe man ihn wiederum heruntergeholt und ihm nochmals 75 Hiebe versetzt. Die übrigen, so habe Inspektor Engel gesagt, sollen ihm geschenkt werden. Er sei alsdann in die Strafkolonne gekommen und musste stets mit einer Fußkette gehen. Da er sich einmal beim Kartoffelschälen hinsetzte, habe er wiederum 50 Hiebe bekommen. Darauf wurde Lehrer Wendler vernommen. Breithaupt habe ihn einmal eingeladen, einer Züchtigung beizuwohnen. Breithaupt sagte, früher habe er zwecks abschreckenden Beispiels die Zöglinge zusehen lassen. Dies tue er aber nicht mehr, es genüge, wenn die Zöglinge das Schreien hören. Nach Beendigung der Züchtigung, der er Wendler beigewohnt, sagte er zu Breithaupt, »Das ist doch aber eine furchtbare Gemütsroheit.« Da habe Pastor Breithaupt gesagt, »Wenn Sie dies erst mehrfach gesehen haben, dann lässt Sie das kalt, man gewöhnt sich daran.« Er, Zeuge, habe schon damals die Vorgänge der Behörde anzeigen wollen. Fürsorgezögling Ehrlich bekundete noch, als sie nach ihrer Flucht bei ihrer Wiedereinlieferung in Mielchen ankamen, habe sie Pastor Breithaupt auf dem Bahnhof in Empfang genommen. Breithaupt habe sofort mit einem Spazierstock auf sie eingehauen, besonders auf Winkler, obwohl sich Winkler bei dieser Gelegenheit keineswegs frech benommen habe. Winkler habe einmal, weil er beim Kartoffelschälen sich gesetzt hatte, von Engels über 50 Hiebe mit der Klopfpeitsche erhalten, die damals noch länger gewesen sei. Zögling Karnal machte über den Empfang nach der Wiederergreifung dieselben Bekundungen. Winkler habe gelacht, als er den Pastor kommen sah, aber keine freche Äußerung getan und dennoch habe der Pastor auf ihn eingehauen. Im Arrest sah er den Winkler, wie er mit der großen Kette angeschlossen war. Winkler habe weder sich setzen noch sich legen können. Verteidiger Rechtsanwalt Hirschfeld, fanden Sie es nicht in Mielchen immer noch besser als in Ihrem jetzigen Aufenthalt? Zeuge, ja, besser war's da, bis auf die Prügel. Ich bin jetzt in der Anstalt Ricklingen. Da kriegen Sie auch Keile, aber nur, wenn Sie nicht arbeiten wollen. Der Zögling Pekel hatte gesehen, dass Winkler noch bei seiner Entlassung aus dem Arrest ein blaues Auge hatte. Bei einer Bestrafung habe Winkler um Innehalten gebeten, Breithaupt aber habe gesagt, »Ach was, immer weiter!« Vorsitzender. »Aus den Schlägen machte Winkler sich wohl nicht viel?« Zeuge, er biss die Zähne zusammen und krümmte sich dann immer noch ein bisschen. Pekel bemerkte noch, in Mielchen sei es sonst ganz gut gewesen, bis auf die Schläge, er selber sei als erster geschlagen worden, die gebrauchte Peitsche wurde nach ihm Pekel genannt. Winkler schilderte noch eine Züchtigung, die im Arrest an ihm vollzogen wurde, während ihm die Hände gefesselt waren. Der Pastor habe mit einem Stock ihn ins Gesicht und über die Hände geschlagen, so daß er laut aufschrie. Breithaupt erklärte das für unwahr. Zögling Keilig. Auch er sei gezüchtigt worden, einmal mit 25 Peitschenhieben wegen Sprechens bei der Arbeit, und dann, man musste das immer mit ansehen. Als Winkler mit einer neuen, vom Aufseher Listander gefertigten Peitsche gezüchtigt wurde, kamen Pastor Breithaupt und Schwester Olga und sahen sich das an. Vorsitzender, da wurde wohl die neue Peitsche eingeweiht. Zeuge, ja, es war eine zusammengeflochtene Klopfpeitsche. Winkler schrie. Angeklagter Schüler, Sie sagten mir mal, in Mielchen gefalle es Ihnen schon deshalb besser, weil hier die Beamten mehr Autorität hätten. In Lichtenberg aber seien die Aufseher eigentlich gar keine Aufseher. Zeuge, das bestreite ich. Staatsanwalt Dr. Reiner, die Frage nach den Schlägen auf die Fußsohlen sei ihm besonders wichtig. Kreilich hat solche im Fall Winkler nicht beobachtet. Vobel sagte, wenn so etwas vorgekommen ist, so ist es gewissermaßen nur wegen Strampelns geschehen. Vorsitzender, gewissermaßen nur wegen Strampelns? Soll das heißen, dass Sie dachten, nun, wenn er es nicht anders haben will, dann kriegt er es auf die Fußsohlen? Wrobel, jawohl. Wrobel hatte im Oktober 1909 Anzeige gegen Breithaupt eingereicht und darin auch von Schlägen auf die Fußsohlen gesprochen. Im Dezember hatte er vor dem Untersuchungsrichter erklärt, das habe er nur im Ärger angegeben. Zögling Krüger bekundete, dass mehrfach auf die Fußsohlen geschlagen worden sei. Das habe nicht nur Winkler, sondern auch Schwarzenberg erdulden müssen. Schwarzenberg habe nicht die Füße gehoben, dennoch habe der Pastor befohlen, »Nun auf die Fußsohlen. Winkler sei einmal in der Scheune gepeitscht worden, wobei er sich über die Krippe legen musste. Auch ihn selber habe der Pastor wegen unbegründeten Fluchtverdachts schlagen lassen, und zwar durch Brosinski. Letzterer bestritt das und hob hervor, dass er hier von Anfang an erklärt habe, nie geschlagen zu haben. Vorsitzender: Dieser Fall steht gar nicht zur Anklage. Für Sie handelt es sich wohl nur um Ihre Ehre? Brosinski: Jawohl. Dass auch Winkler einmal Schläge auf die Fußsohlen bekam, bestätigte Zögling Mertens. Er hatte den Eindruck, dass Winkler, wenn er etwa die Füße hob, dies nur deshalb tat, weil die Schläge auf das Gesäß ihn sehr schmerzten. Zögling Vollbrecht sah, dass Winkler wegen verbotenen Sprechens mehr als 30 Peitschenhiebe auf die Fußsohlen bekam. Zögling Schwarzenberg: Er habe derartiges nicht bemerkt, Winkler sei aber wegen jeder Kleinigkeit geschlagen worden, zum Beispiel einmal wegen eines Stückes Brot. Vorsitzender: Wie wirkte das auf ihn? Zeuge: Er hat schön gebettelt. Fürsorgezögling Eggert: Als die Untersuchungskommission angekündigt war, habe ihn Pastor Breithaupt ersucht, den anderen Fürsorgezöglingen zu sagen, wenn sie von der Kommission gefragt werden, sollen sie angeben, sie wissen nicht mehr, wie viel Schläge sie erhalten haben. Es können höchstens 25 bis 30 gewesen sein. Der Pastor habe ihm ferner anempfohlen zu tun, als ob er dies den Zöglingen aus sich selbst heraus und nicht im Auftrage des Pastors sage. Alsdann sei bei ihm alle Hochachtung für den Pastor verschwunden gewesen, vorher habe er viel von ihm gehalten. Der Pastor habe einmal geschrieben: »Sollen dich die Dohlen nicht umschreien, musst du nicht Knopf am Kirchturm sein.« Er habe daraus entnommen, dass der Pastor glaube, recht zu handeln. Pastor Breithaupt bestritt die Bekundungen des Zeugen. Die Erziehungsbeamten der Anstalt Lichtenberg bezeichneten den Zeugen als nicht glaubwürdig. Es gelangte darauf der Fall des Fürsorgezöglings Preußer zur Erörterung. Dieser hatte eines Tages in Mielczyn zu dem Fürsorgezögling Auders geäußert: Wenn Sie am folgenden Tage reine Hosen erhalten, wollen Sie ausrücken. Breithaupt hatte davon Kenntnis erhalten, er hatte deshalb den Befehl gegeben, Preußer mit 100 Schlägen zu züchtigen. Engels, Robel und Wendland vollzogen diesen Befehl, wobei Bünger und Piatkowski den Preußer halten mussten. Als letzterer den ersten Schlag erhielt, sprang er auf und erklärte, er dürfe nicht weiter geschlagen werden, da er einen Bruch habe. Preußer wurde mit Gewalt wieder über den Schemel gelegt und weitergeschlagen. Er fiel schließlich zur Erde, er wurde wieder aufgehoben, über den Schemel gelegt und alsdann nochmals von Engels und Wendland mit Reitpeitschen abwechselnd geschlagen. Wrobel schlug den Zögling, sobald er strampelte, mit einem Gummiknüppel auf die Waden und Fußsohlen. Alsdann wurde Preußer in den im Speicher befindlichen Arrestraum mit der schweren Kette an dem Ring an der Wand angeschlossen, so dass er sich in der Zelle nicht auf den Boden legen konnte. Er habe alsdann auch beim Arbeiten außer der leichten Fußkette noch einige Zeit die schwere Kette tragen müssen. Er habe im Arrest 3 Tage gefesselt, bei Wasser und Brot zubringen müssen. Der Zeuge zeigte dem Gerichtshof die Verletzungen an den Knöcheln des Fußes, die er durch die Fesselung erhalten habe. Er habe 200 Hiebe erhalten und furchtbare Schmerzen ausgestanden. Er empfinde jetzt noch Schmerzen. Breithaupt: 200 Hiebe habe der Zeuge nicht erhalten, Preußer sei ein sehr gefährlicher Bursche gewesen, der auch des wiederholten Diebstahls verdächtig war. Wrobel bestritt, dass er Preußer mit dem Gummiknüppel geschlagen habe. Staatsanwaltschaftsassessor Dr. Simon: War Ihnen nicht bekannt, dass Preußer im März 1909 in Lichtenberg einen Oberschenkelbruch erlitten hatte? Breithaupt: Nein. Es wurde darauf eine Anzahl Fürsorgezöglinge vernommen, die die Angaben des Preußer bestätigten. Es folgte der Fall des Fürsorgezöglings Wulff. Dieser war bereits seinem Meister und verschiedenen Erziehungsanstalten entlaufen. Nachdem er wegen schweren Diebstahls mit 6 Monaten Gefängnis bestraft worden war, wurde er Mitte Mai 1909 nach Mielczyn gebracht. Schon nach 2 Tagen entlief er mit dem Zögling Bein. Als er wieder zurückgebracht wurde, erhielt er auf Befehl Breithaupts von Engels eine sehr große Anzahl Hiebe. Bein kam mit wenigen Schlägen davon. Nach der Exekution wurden beiden Zöglingen die Hände auf dem Rücken und die Füße gefesselt. Alsdann wurden beide in dunkle Arrestzellen gesperrt. Nach Beendigung des Arrestes wurde Wolf wiederum über den Schemel gelegt und erhielt 80 Peitschenhiebe, weil ein Stück Meißel bei ihm gefunden wurde, das er augenscheinlich zum Sprengen seiner Fessel verwenden wollte. Später erhielt Wolf nochmals 50 Peitschenhiebe, weil er sich beim Kartoffelschälen gesetzt hatte. Hierauf wurde der Fürsorgezögling Bein als Zeuge aufgerufen. Er erklärte: »Ich kann nicht schwören, denn ich soll doch bei Gott schwören. Infolge der schrecklichen Behandlung, die ich von einem Pastor erlitten, kann ich aber nicht mehr an Gott glauben.« Große Bewegung. Vorsitzender: »Sie sind verpflichtet, auch wenn Sie nicht an Gott glauben, den vorgeschriebenen Eid nachzusprechen und daran zu denken, dass es eine niederträchtige Gemeinheit wäre, wenn Sie vor Gericht die Unwahrheit sagten.« Bein wurde hierauf vereidigt. Er bekundete alsdann: Als er mit Wolf geflohen und wieder zurückgebracht wurde, habe Pastor Breithaupt angeordnet, dass eine Waschleine herbeigeholt werde. Er habe darauf versetzt: »Herr Pastor, wenn wir gezüchtigt werden sollen, dann brauche ich nicht gefesselt zu werden. Ich werde mich auch ohne Fessel schlagen lassen, denn ich weiß, dass ich die Züchtigung verdient habe.« Der Pastor habe darauf erwidert: »Ich will euch nur fesseln und ein paar Tage fasten lassen, damit euch die Lust vergeht, wiederum zu entlaufen.« Nachdem sie gefesselt waren, habe Inspektor Engels gefragt, ob die Strafen sofort vollzogen werden sollen. Der Pastor bejahte. Er erhielt auf Fürsprache von Engels etwa 30 Hiebe, Wolf dagegen 120 Hiebe. Er wurde alsdann gefesselt in die Arrestzelle gesteckt und bekam an diesem Tage überhaupt nichts mehr zu essen. Vor Müdigkeit sei er mehrmals vom Schemel heruntergefallen. Am folgenden Tage habe ihm ein Zögling eine trockene Stulle und einen Topf Wasser in die Zelle gebracht. Der Zögling musste ihm das Brot stückweise in den Mund stecken, da seine Hände gefesselt waren. Nach einiger Zeit habe er wiederum einen Fluchtversuch unternommen, der ihm geglückt sei. Er habe seiner Mutter in Berlin die Spuren der Fesselung gezeigt. Die Mutter dieses Zöglings bestätigte die Bekundungen ihres Sohnes. Sie habe eines Tages ihren Sohn auf der Straße getroffen. Sie sei ganz entsetzt stehen geblieben und habe geglaubt, einen Geist vor sich zu sehen. Fürsorgezögling Wolf bekundete: Als er von seinem Fluchtversuch zurückgebracht wurde, habe ihm Pastor Breithaupt zunächst mit seinem Spazierstock auf den Kopf geschlagen, so daß er zu Boden gefallen sei. Alsdann habe er einige Faustschläge erhalten und sei darauf über den Schemel gelegt worden. Er habe mindestens 120 Hiebe bekommen. Hierauf wurde ein ehemaliger Fürsorgezögling vernommen, der derartig stotterte, dass seine Vernehmung große Schwierigkeiten bereitete. Der Zeuge bekundete: Er sei einmal von Engels gezüchtigt worden, weil er infolge seines Sprachfehlers ein Wort nicht herausbekommen konnte. Engels habe ihn so lange geohrfeigt, bis er das Wort heraus hatte. Dr. Med Bernstein und Dr. Med Steinbrück bezeichneten die Züchtigungen bei beiden Zöglingen als lebensgefährlich. Medizinalrat Dr. Hoffmann: Er sei der Ansicht, dass wohl bei Wolf, aber nicht bei Bein eine lebensgefährdende Verletzung vorliege. Der Zögling Maute wurde auf Befehl Breithaupts eines Tages heftig mit Gummiknüppeln geschlagen, an einen Baum gebunden und an den Füßen gefesselt. Auf Flehen des Zöglings lockerte Wrobel die Fesseln, der Junge fiel darauf in Ohnmacht. Breithaupt sagte: »Hund Verfluchter, du willst dich wohl verstellen?« und goss dem Jungen einen Kübel kalten Wassers über den Kopf. Der Knabe wurde von neuem gefesselt. Nach einigen Stunden wurde er in erschöpftem Zustande nach der Station gebracht, um ausgepeitscht zu werden. Breithaupt hatte 200 Peitschenhiebe angeordnet. Engels, Wrobel und Wendland schlugen darauf los. Sie gaben an. Der Knabe werde wohl 90 bis 100 Schläge erhalten haben, gezählt sei nicht worden. Der Befehl Breithaupt sei nicht vollständig ausgeführt worden, da sie befürchteten, der Knabe werde ihnen unter den Händen bleiben. Maute wurde alsdann gefesselt, in die Arrestzelle gesperrt und dort mehrere Tage bei Wasser und Brot gefangen gehalten. Die Angeklagten gaben diese Züchtigungen im Allgemeinen zu. Maute sei wohl ein sehr williger Junge gewesen, er soll aber die Äußerung getan haben, er werde dem Nachtwächter den Revolver stehlen, alsdann ausreißen und wenn er verfolgt werde, auf die Verfolger schießen. Angeklagter Riemschneider: Er habe sich an der Misshandlung des Maute nicht beteiligt, da dieser ein sehr sympathischer Junge war, der Reveille und Retrette geblasen habe. Wenn er selbst den Revolver genommen hätte, so konnte er damit nicht schießen, da er, Riemschneider, die Patronen eingeschlossen hatte. Engels: Maute hatte tatsächlich keinen Revolver genommen, Das sei ihm aber nicht bekannt gewesen, als sie daran gingen, ihn zu überwältigen. Vorsitzender: Hatten Sie wirklich alle vor dem Jungen Angst? Es scheint mir bald, als ob fortgesetzt auf den Knaben eingeschlagen worden sei. Engels: Wir waren so aufgeregt, da wusste überhaupt keiner mehr, was er getan hat. Engels und Breithaupt bestritten, dass Maute, nachdem er angebunden, über einen Schemel gelegt und aufs Neue geschlagen worden ist. Wrobel: Das ist aber wahr. Vorsitzender: Dann ist also doch richtig, was die Jungen gesagt haben. Wer schlug? Wrobel: Der erste war wie immer Engels und der zweite war ich. Vorsitzender: Wie viel gab's auf dem Schemel? 50? Wrobel: Es können 50 gewesen sein, es können vielleicht noch mehr gewesen sein. Vorsitzender: Wie viel bekam Maute im Ganzen? Wrobel: Vielleicht 120? Vorsitzender: Wie viel hatte Breithaupt angeordnet? Wrobel: Angeordnet wohl nichts. Vorsitzender: 200? Wrobel: Es kann möglich sein, aber in dem Tumult habe ich nichts gehört. Vorsitzender: Blutete Maute im Gesicht, als er abgeführt wurde? Wrobel: Er hatte Schrammen an der Stirn. Auf die Frage, ob Maute dann mit der großen Kette gefesselt und in den Keller gesperrt worden sei, antwortete Wrobel: Nicht eigentlich in den großen Keller, sondern in das Loch. Vorsitzender: Also Loch nennen Sie das jetzt? Wrobel: Ich meine den fensterlosen Kellerteil, der als Arrest gedient hatte. Wendland hatte die Exekution am Baum nur vom Fenster aus beobachtet und sich erst später an der Exekution auf dem Schemel beteiligt. Er sagte: Die ganze Sache am Baum war eigentlich nur ein Vorspiel. Nachher schlugen Engels, Wrobel und ich, jeder gab 25 bis 30 Schläge. Vorsitzender: Das wären also noch bis 90? Wendland: Gezählt wurde nicht. Der Pastor sagte: Hören Sie auf. Der Betreffende hörte dann auf, gab die Peitsche dem Nächsten und der schlug weiter. Er hatte vom Fenster aus gehört, wie Breithaupt sagte: Es ist ganz egal, und wenn es 200 sind. Es war gar keine richtige Strafe, meiner Ansicht nach. Vorsitzender: Nein, es war noch schlimmer. Der Junge war angebunden und wurde geschlagen von vorn und von hinten. Bei einer richtigen Strafe macht man das nicht. Insofern kann ich Ihnen nur beistimmen. Riemschneider, der an diesen Misshandlungen nicht beteiligt war, sagte, er sei durch sie überaus schmerzlich berührt worden, das sei das Schlimmste gewesen, was er dort gesehen habe. Es sei auf Maute eingeschlagen worden, dass das Blut runterlief. Sein, Riemschneiders Revolver habe sich unberührt in seinem Zimmer vorgefunden, geladen sei er nicht gewesen und an die unter Verschluss gehaltenen Patronen habe Maute nicht herangekonnt. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Assessor Dr. Simon, stellte fest, dass Wrobel im Herbst 1909 in seiner gegen Breithaupt erstatteten Anzeige mitgeteilt habe, Breithaupt habe bei Mautes Züchtigung geschrien: »Mag er krepieren wie ein Hund!« Wrobel: »Ich war damals in Aufregung, ich möchte das jetzt vollständig zurücknehmen.« Auch Riemschneider hat von einer ähnlich rohen Äußerung erzählt. Vor dem Untersuchungsrichter hat er bekundet: »Du verfluchter Hund, du willst dich wohl verstellen?« Riemschneider: »Was ich damals gesagt habe, ist wahr, ich halte das mit vollster Entschiedenheit aufrecht.« Der ehemalige Fürsorgezögling Maute, der einen sehr guten, intelligenten Eindruck machte, bekundete darauf als Zeuge. Als er an den Baum gebunden werden sollte, habe der Pastor sofort auf ihn losgeschlagen. Ein Schlag traf das Gesicht, so dass es blutete. Als eine Zeit lang auf ihn geprügelt worden war, habe Schwester Olga gesagt, man solle ihn doch nach der anderen Körperseite umwenden. Das sei auch geschehen und nun habe er die Schläge auf den Rücken erhalten. Der Pastor habe dabei zu den Aufsehern gesagt: »Schlagen Sie so lange, wie Sie können.« Da habe er Schläge auf den Kopf, auf die Füße und auf das Gesäß erhalten. Es schlugen drei oder vier Mann mit Peitschen oder Gummiknüppeln zu gleicher Zeit auf ihn los. Als er am Baume niedergesunken war, habe ihm der Pastor kaltes Wasser über den Kopf gegossen und alsdann über den Schemel gelegt. Darauf habe Engels einen Fuß auf seine Brust gesetzt und auf ihn losgeschlagen. Engels habe in größter Wut gerufen: »Den Hund schieße ich nieder!« Als er über dem Schemel lag, habe er Peitschenhiebe und Schläge auf die Fußsohlen erhalten. Alle Einzelheiten könne er nicht mehr angeben, denn er sei schließlich nicht mehr richtig bei Verstand gewesen. Er wurde alsdann krumm geschlossen und in einen dunklen Keller gesperrt. Eine ganze Woche habe er des Nachts keine Decke gehabt und nur Wasser und Brot erhalten. Alsdann sei er in die Strafkolonne gekommen und habe 4 Wochen und 2 Tage nur Wasser und Brot erhalten. Infolge des Durchscheuerns mit der schmalen Kette habe er kranke Füße bekommen. Auf seinem Schienbein habe sich ein Schorf gebildet. Angeklagter Breithaupt: Der Zeuge übertreibt. Der Zeuge ist ein ganz durchtriebener Mensch, der gut zu Schauspielern versteht. Angeklagter Wrobel: Die Darstellung des Zeugen ist im Allgemeinen richtig. Eine Anzahl Zöglinge, die hierauf vernommen wurden, bestätigten die Aussagen in jeder Beziehung. Erziehungsinspektor But aus Lichtenberg bekundete, Maute sei aus der Lehrstelle weggelaufen und ebenso vom Rieselfeld bei Falkenberg. Er habe sich einige Zeit verborgen gehalten und sei alsdann nach Lichtenberg zurückgebracht worden. Er sei ein intelligenter Mensch, anständig und wurde zu Dienstleistungen verwandt. Er verübte aber sehr bald bei einem Aufseher einen Einbruch und entwendete diesem seinen Revolver und ein Sparkassenbuch über 1.800 Mark. Außerdem schrieb er sich einen Passierschein und fälschte seine, des But, Unterschrift. Damit kam er unbehindert bei dem Pförtner vorbei. Da das Sparbuch gesperrt war, schickte er es zurück. Nach kurzer Zeit kam er selbst wieder nach Lichtenberg. Er legte sich eine Schlinge um den Hals und da dies als Manöver festgestellt wurde, erhielt er eine Züchtigung. Nach Mielczyn wurde er unter der Voraussetzung geschickt, dass er dort von einem vorgebildeten Pädagogen in Empfang genommen werden würde. Von Mielczyn ist er nach Warsow gebracht worden. Von dort lief er weg. Er fragte eines Tages telefonisch bei ihm an, ob er ihn nicht wieder aufnehmen wolle. Er kam nach Lichtenberg zurück und trat nun noch unverschämter auf. Lehrer Henschel gab dem Maute ein bedeutend besseres Zeugnis. Maute sei entlaufen, weil er gern in eine Musikerlehrstelle wollte. Als er weggelaufen war, fand man bei ihm einen Brief an einen anderen Zögling, der den Verdacht der Perversität erregen musste, denn er floss von Liebesbeteuerungen über. Fürsorgezögling Lesinski, er habe die Züchtigung des Maute nicht mit ansehen können, es sei ihm schwarz vor den Augen geworden. Wirtschaftsbeamter Bartsch bekundete, er habe die Züchtigungen, die dem Maute am Baum zuteil wurden, nicht mit ansehen können. Als Maute infolge der Schläge ohnmächtig zusammengesunken war, wurde ihm ein Eimer Wasser über den Kopf gegossen und alsdann weitergehauen. Fürsorgezögling Ruppert, dessen Vater sich als Nebenkläger angeschlossen hatte und vom Rechtsanwalt Dr. Kurt Rosenfeld vertreten wurde, wurde einmal im Besitz 2er Hosen gefunden. Er wurde deshalb als fluchtverdächtig angesehen. Breithaupt schlug ihn mit einem Stock auf Kopf und Rücken und befahl ihm, sämtliche Knöpfe von den Hosen abzuschneiden. Eines Abends war der Knabe verschwunden, er wurde des Nachts auf dem Boden des Beamtenhauses versteckt vorgefunden. Er wurde beschuldigt, einem Maurer ein Messer gestohlen zu haben. Breithaupt versetzte ihm deshalb 25 Peitschenhiebe auf das Gesäß und forderte ihn auf, den Maurer um Entschuldigung zu bitten. Er beteuerte jedoch, dass er das Messer nicht gestohlen habe, deshalb erhielt er nochmals 10 Hiebe. Alsdann erhielt er von Engels 50 Hiebe. Angeklagter Engels gab zu, dass er dem Jungen schon am Abend vorher 25 bis 30 Hiebe versetzt habe. Auf Vorhalten des Nebenklägers Rechtsanwalt Dr. Rosenfeld gab Breithaupt zu, dass die Mutter des Ruppert ihm mitgeteilt habe, ihr Sohn sei schwächlich und geistesschwach. Erziehungsinspektor But: Ruppert sei der jüngste der Zöglinge gewesen, die nach Mielczyn überführt wurden. Er habe einen ruhigen und stillen Eindruck gemacht. Lehrer Henschel: Ruppert war von sehr geringer Intelligenz, so daß es zweifelhaft erscheine, ob er das volle Verständnis von der Bedeutung des Eides habe. Gegen die Glaubwürdigkeit Rupperts seien jedoch niemals Bedenken aufgetaucht. Der Vater des Ruppert bestätigte auf Befragen, dass sein Sohn etwas geistesschwach sei. Er sei in die Hände von Verführern geraten, deshalb habe er ihn der Fürsorgeerziehung überwiesen. Als sein Sohn plötzlich aus Mielczyn nach Hause kam, hab er ausgesehen wie ein geschundener Raubritter. Er sei vollständig abgerissen und zerschlagen gewesen, in einzelne Wunden habe man einen Finger hineinlegen können. Die Striemen und Wunden seien am Gesäß, an der Brust und an den Füßen gewesen. Es sah alles braun und blau aus. Der Junge erklärte, er sei ausgerückt, weil er in Mielczyn halb totgeschlagen wurde, er gehe unter keinen Umständen wieder zurück, lieber nehme er sich das Leben. Er sei jetzt Arbeitsbursche in einer elektrischen Fabrik und sei sehr ordentlich. In der ersten Zeit nach seiner Rückkehr war er Straßenfeger, er litt offenbar an Verfolgungswahnsinn, denn er fing oftmals ohne jede Veranlassung an, laut zu schreien und sah überall Pastor Breithaupt. Frau Ruppert bestätigte die Bekundungen ihres Gatten. Ende von Abschnitt 27. Aufgenommen von Ricarda Detmold.